Sag, hab ich das verdient? Ich kenn dich seit du 14 bist, die Zeit hat dich verändert, ja, und das ist das, was mich so frisst. Viele Tränen sind geflossen, wir haben vieles falsch gemacht. Immer diese Streitereien, fuck, ich hab nicht nachgedacht. Du wolltest Zeit mit mir verbringen und mir alles recht machen. Es gab geile Zeiten, wo wir über jeden Dreck lachten. Du warst wie ein bester Freund, hast immer zu mir gehalten. Jetzt ist alles anders, trotzdem will ich mich bei dir bedanken. Ja, ich hab mich mies verhalten, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Hab auf dein Vertrauen gespuckt und damit auch dich verändert. Hab nicht auf mein Herz gehört, immer nur auf mein Verstand. Und was hab ich damit erreicht? Narben auf deiner Hand. Ich hatte manchmal keinen Bock, doch du warst verrückt nach mir. Ich schickte dich zur Hölle, trotzdem kamst du dann zurück zu mir. Ich hab dir viel gegeben, aber das ist nicht der Rede wert. Gedanken an dich machen mir manchmal das Leben schwer. Nichts ist für immer hier, ein allerletztes Lied. Nichts ist für immer, ich hab was anderes verdient. Ein allerletzter Song und du wirst dich erinnern. So scheiße es auch klingt, aber nichts ist für immer. Nichts ist für immer, ich muss ziehen und vergessen. Nichts ist für immer, ich muss fliehen und vergessen. Ein allerletzter Song und du wirst dich erinnern. So scheiße es auch klingt, aber nichts ist für immer. Ich hatte sehr zum Nachdenken, wollte einen Neustart. Hab mich mit dir getroffen, was mich dann sehr enttäuscht hat. Was ist nur aus dir geworden? Eine von den vielen Flitschen, lächerlich und kein Stolz. Eine von den vielen Bitches. Nein, ich hab mich nicht geändert, ich bin einfach ich geblieben. Und stell mir auf die Frage, Mann, wie konnte ich mich in dich verlieben? Ey, du hängst mit Kindern ab und lässt dir alles einreden. Sagst, es wär perfekt, doch hast eigentlich ein Scheißleben. Ich will kein Tut mir leid hören, denk einfach stark nach, was du alles aufgibst und was ich für dich getan hab. Doch scheiß drauf, heute bist du nichts wert. Sauf dich durch dein Leben, Schlampe, wenn dich dieser Shit stärkt. Bitch, merk dir nur diese eine Sache, was ich aus meinem Leben mach, ist meine und nicht deine Sache. Girl, du brauchst nicht das zu schieben, nur weil dir dein Mut fehlt. Ich wollte dir noch so vieles sagen, leider ist es zu spät. Nichts ist für immer hier, ein allerletztes Lied. Nichts ist für immer, ich hab was anderes verdient. Ein allerletzter Song und du wirst dich erinnern. So scheiße es auch klingt, aber nichts ist für immer. Nichts ist für immer, ich muss ziehen und vergessen. Nichts ist für immer, ich muss fliehen und vergessen. Ein allerletzter Song und du wirst dich erinnern. So scheiße es auch klingt, aber nichts ist für immer.